Ludwig Hübsch, Tuba Solo. Die hatte den Titel, da muss ich jetzt gleich nachgucken, das kann ich ja nachher sagen. Jetzt hören wir erstmal den Track ganz in Ruhe und danach geht es dann weiter mit weiteren Tracks, mit anderen Ensembles und in der zweiten Stunde mit einer Neuentdeckung. Zufällig bei einem Text, ich glaube, es war ein Artikel von Nina Polaschek über neue Improvisationsmusik, stieß ich auf den Namen New Phonic Art. Eine Gruppe, die mir gar nichts sagte, ich hatte keine Vorstellung davon hatte, und dann begab ich mich da auf die Suche, wie üblich bei YouTube und anderen Portalen, ob es Aufnahmen gibt, und ich habe drei Aufnahmen gefunden, die ich sehr interessant finde, die aus dem Jahr, glaube 72 sind, mit dem Quartett. Das Quartett bestand, also es existierte nicht lang, so bis Mitte der 70er Jahre, aus Michel Portal. Michel Portal spielte Holzblasinstrumente, also Klarinetten, Saxophone, Carlos Roque Alsina, Pianist. Dann der vielleicht bekannteste von den Vieren, Vinko Globokar. Vinko Globokar ist ein Posaunist, der dann nach einiger Zeit auch viel komponiert hat und ziemlich wichtig war für die Entwicklung von Posaunentechniken. Und der vierte in dem Quartett ist Jean-Pierre Drouet, Schlagzeuger, der dann später dann eher so ein bisschen ausgestiegen ist aus der Musik, beziehungsweise andere Sachen gemacht hat, weniger mit Ensembles, mehr Theatermusik und so in der Richtung. Gut, das also in der zweiten Stunde, aber jetzt geht's erstmal mit einem Track weiter von Karl Ludwig Hübsch, Tuba Solo. Oh.

Ja, das waren jetzt gleich zwei Teile, die auch den Titel haben, Teil 1 und Teil 2 von der CD Die Sache an sich, gespielt von Karl Ludwig Hübsch am 26. Juni 2008 in Köln. Und Karl Ludwig Hübsch war, wie ich eingangs erklärt habe, schon vor kurzem in Hamburg, hat über seine Arbeit gesprochen. Ein Anlass für mich, ihn heute hier mal in der Sendung vorzustellen. Kurz über sein Werdegang, also er hat zunächst Klarinette gelernt, wechselte dann zum Schlagzeug und 83 von der Klarinette zur Tuba. Meist hat er autodidaktisch studiert, allerdings auch an der PH Freiburg Schlagzeug, Gesang und elektronische Musik, Tonsatz und Harmonielehre und war Gaststudent in der Kompositionsklasse von Johannes Fritsch an der Hochschule für Musik in Köln. Er war dann sehr rührig und hat eigene Gruppen gegründet, zum Beispiel Primordial Soup mit Frank Kratkowski, Michael Griner und Axel Dörner, und war einer der vier Leiterkomponisten des James Joyce Orchestra. Das war so ein großes Orchester mit zum Teil so grafischen Notationen, glaube ich, zum Teil so Interaktionskonzepten, das auch in Moers aufgetreten ist vor schon längere Zeit her. Und ja gut, ich könnte jetzt noch mal dieses Name-Dropping weitermachen mit der Zusammenarbeit von Karl Ludwig Hübsch mit anderen Musikern wie Arthur Blyde, Lester Bowie, Paul Litten, Willem Breuker, Thomas Lehn, Ernst Reisseger und so weiter. Am besten bei Interesse einfach die Webseite angucken von Karl Ludwig Hübsch. Die hat den einfachen Titel www.hübsch mit UEBSCH.me, also me. Und da ist eigentlich sehr gut, ich war ganz erstaunt, ist bei vielen Musikern nicht so, aber bei ihm ist es so, sehr gut dokumentiert, was er alles gemacht hat, welche CDs er rausgebracht hat, mit wem. Und auch sind auch einige seiner Kompositionen zu sehen. Und von anderen sind nur die Titel zu sehen, aber von manchen eben die Komposition selber. In der sind manchmal so grafische, so Art grafische Notation. Ich glaube 119 Versuche zu beginnen oder so ähnlich ist eine davon. Und auch, ja, die verschiedenen Ensembles oder Projekte, mit denen er unterwegs war oder ist. Also das ist sehr lohnenswert, sich die Webseite anzugucken. Leider ist nicht viel zu hören von ihm. Und das wollen wir heute anders machen. Wir haben jetzt also gerade zwei Tracks gehört von der CD Die Sache an sich. Und jetzt als Kontrast eine andere CD, die neueren Datums ist, von 2018. Ein Trio. Und zwar neben Karl Ludwig Hübsch ist dabei Philipp Subek. Philipp Subek spielt Piano und Synthesizer. Und der dritte ist Pierre-Yves Martel. Er spielt Viola da Gamba und auch Synthesizer. Und die CD heißt Otherwise, ist 2018 auf dem Label In Sub Records erschienen, Schweizer Label. Und davon hören wir den längeren Track, der ist fast 18 Minuten, Sciencely. Thank you. Thank you. Thank you. Silently, ein Track von der CD Otherwise, die 2018 erschienen ist, mit Philipp Zubek, Piano Synthesizer, Pierre-Yves Martel, Viola da Gamba und Synthesizer und Karl-Ludwig Hübsch, um den es jetzt gerade in der Klingling-Sendung zentral geht. Und ich mache jetzt mal den Versuch, in die Präsentation reinzuhören. Es ist, die Aufnahmequalität ist so ein bisschen nicht so, wie ich mir das erhofft habe, aber ich denke, wenn man es weiß, ist es vielleicht nicht mehr so schlimm. Das sind so viele Nebengeräusche, die mir gar nicht so bewusst waren. Und ich versuche mal da mitten reinzukommen, mal sehen, was das jetzt gerade, worum es gerade geht. Ah ja. Das ist das Ende seines Solos und danach spricht er dann ein bisschen über die Tuba und wie er sie umgebaut hat. Thank you. Okay, ich gehe da ein bisschen weiter. Ja, genau. Das ist das. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich darf jetzt was erzählen. Soll das Licht anmachen dazu? Ja. Zusammen gegen den Rest der Welt. Aber halt, komischerweise stehen da gerade nur Männer auf der rechten Seite, ganz schlecht, da muss ich noch viel dran erinnern. Dann gibt es Solo, dann, oh Gott, geht es weiter mit Texten, Forschung, Interviews mit Improvisierenden, das ist so ein bisschen meine Arbeit, die ich auch noch mache. Veranstaltungen. Ah, und eben das Außenrum. Meditation, Körperwahrnehmung und das ganze andere. Vogelstimmen. Straßenbahn fahren. Und alles. Darüber können wir natürlich auch reden. Ich glaube aber, ich fange jetzt, weil ich gerade ja mit der Tuba gespielt habe und wahrscheinlich nicht alle das so kennen, wie ich das gespielt habe. Ich habe ja erfolgreich vermieden, den normalen Tuba-Ton zu spielen. Ich werde jetzt erstmal den Beweis antreten, dass ich ihn auch spielen kann. Okay. Also wenn ihr wollt, kann ich kurz erklären, was hier dran speziell ist an dem, was ich tue und was ich für Präparationen benutze. Ja? Ich finde interessant, was spezialisiert in dem Zusammenhang für dich? Okay. Sehr gut. Danke sehr für die Frage. Vom Plan ab, wir kommen ab. Spezialisierte Tuba ist für mich eine Tuba, die sich vergrößert, um eine Anzahl von Schalltrichtern. Das Das ist entstanden, da gab es mal ein Projekt mit Franzosen, die machen solche Instrumente und dann haben sie mich dazu eingeladen und dann sagte er mir, ja, ja, ich baue dir auch so ein Instrument und dann kam er nie rüber und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich baue es mir selber und habe mir, weil es nämlich, die spielen Horn, Waldhorn, Waldhorn, die so spezialisiert sind und auch andere Instrumente haben sie, glaube ich, inzwischen, ich spiele aber nicht mehr mit denen zusammen. Jedenfalls mit der Tuba gibt es also, so ein paar Spezialthemen. Zum Beispiel Stimmung ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe das jetzt so, dass diese ganzen Trichter fast alle mehr oder weniger auf B gehen. Meine Tuba ist in S. Dann haben wir hier also B, mehr oder weniger B, B, B und auch nochmal B. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5 und dann den Originaltrichter. Und dann geht's hier vielleicht klein. Kleiner Einschub zur Erklärung. Karl Ludwig Hübsch zeigt da gerade ein Bild von dieser spatialisierten Tuba. Also spatialisierte Tuba heißt, es ist so eine, nicht nur eine Tuba, sondern die Tuba hat verschiedene Trichter, die in den Raum reingehen und gleichzeitig Töne machen. Was ja alles bei der Tuba, das Problem mit einem Dämpfer, ein Tuba-Dämpfer ist einfach so groß, wenn ich einen stimmenden Tuba-Dämpfer haben will und den mal schnell einsetzen will. Das kann ich alles mit einem normalen Tuba-Dämpfer nicht machen, sondern da muss ich immer erst im Orchester sieht man das immer total super, dann machen die so. Das ist eben ein langwieriger Vorgang. Und für mich ist eigentlich das A und O bei meinem Instrument, dass ich von überall und wahrscheinlich auch in meinem Leben von überall hingehen möchte. Ich möchte sehr schnell wechseln können. Und deswegen ist dieser Dämpfer, auch wenn er natürlich überhaupt nicht stimmt, eine Sache, die geht. Und die Kurve verwende ich auch in der verräumlichen Tuba. Ja, was kann man damit machen? So ganz so Melodien spielen. Aber sag nochmal, wie steuerst du die verschiedenen Dinger an? Ja, ich sitze da dran. Aber du hast ein Mundstück? Ja. Und von dem Mundstück geht alles. Jetzt sollte ich spielen? Spielen! Er spielt, aber man hört ihn nicht. Rein theoretisch wäre jetzt. Ach, okay. Das ist jetzt, weil dieser Raum sehr hallig war, nicht so gut zu hören vom Stereo-Effekt her. Ist eben alles nochmal so. So, ich habe. Jetzt wechsle ich zwischen den beiden Trichtern hier. Hier habe ich eine Tuba-Maschine, mit der ich den Schall. Leite, der kommt hier raus, geht hier in diese extra Maschine und das ist sozusagen der Mischpult. Zur Erklärung, Tuba-Maschine bedeutet, das sind die Ventile. Also, ja. Leer ist, dann geht es noch da. Und wenn ich hier natürlich dann ein Ventil loslasse, dann spiele ich hier oben raus. Dann wird wieder alles klingen wie normal aus der Tuba. Hier gibt es auch noch so ein Stück Telefonschlauch dran, wie sagt man, so ein Computer, der führt dann dazu, dass das so ein hohes Pfeifen kriegt, wenn ich den Ton spiele. Und so, das ist so die verräumliche Tuba. Gibt's auch. Ich glaube, das Hören bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber das gibt es gut eigentlich. Gibt's auch im Freien. Im Regen. Ja, und es ist eben im Regen auch. Und eben bei mir auch ganz wichtig, es ist alles so zusammengesteckt, dass es, wenn jemand falsch vorbeigeht, auseinanderfällt. Also, wirklich. Ich sage so, ein Grundprinzip bei mir ist schnell, schnell im Leben, also das ist einfach gesteckt. So, und es fällt wirklich sehr leicht auseinander. Es ist immer wieder ein großes Wunder, dass es doch irgendwie hält. Diese Verlängerung ist übrigens ein Gewinn meiner Zusammenarbeit mit Thierry Mathieu. Das ist ein Posaunist aus Frankreich, ein ganz toller, übrigens auch Improvisierer, der sich darauf spezialisiert hat, solche langen Röhren zu bauen. Da hat er eigentlich nur so ein Stück Kunststoff aufgewickelt und das zieht er dann auseinander und baut damit wunderschöne, sehr lange Röhren und macht ganz tolle Klanginstallationen. Also wenn man auf der Suche ist nach Klanginstallationen, Thierry Mathieu. Kannst du mal schreiben nochmal. Ist ja sehr interessant, macht auch übrigens akustische Massagen, wo man dann auf einer Liege liegt und neben einem so hat man so zwei dicke Wasserschläuche und in denen macht er dann irgendwelche Sachen drin auf den Ohren. Das ist ein sehr, sehr toller Typ. So viel zur Spezialtour. Ich lasse sie jetzt gerade so. Und ich wäre mal kurz hier so, nur mal wegen dem. Also Vierteltonventil habe ich mir dran machen lassen. Hat nicht jeder. Ist physikalisch auch nicht die optimale Variante. Die optimale Variante für Mikrotonalität hat Robin Hebert entwickelt, der tolle Kollege aus Berlin. Aber für mich reicht es. Für mich reicht es auch insofern, dass ich weiß, was ich nicht höre, spiele ich sowieso nicht gut. Also, und in der Tuba habe ich derartig viel Spiel, um mit der Lippenspannung die Tonhöhe zu verändern, dass mir das für meine Zwecke vollkommen reicht. Mich interessieren, sage ich jetzt ganz vor, mich interessiert schon jedes Cent, das ist schon so. Aber ehrlich gesagt, beim Spielen interessieren sie mich nicht und mich interessieren, also ich glaube auch, dass niemand in einer bestimmten Tiefe die wirklich gut hört, außer man geht mit Sinuswellen ran oder mit ganz sauberen Wellen, dann ist es wirklich was anderes, dann ist es toll, aber mit all diesem Durcheinander, was da obertonmäßig in der Tuba passiert, ist es für mich jetzt nicht das Vordringliche. Ich habe mir eben hier die Ventile so bauen lassen oder so verändert, dass ich die nur noch mit Gummizügen und nicht mit Schraubverschlüssen hier befestige, dass ich die rausziehen kann und darüber kriege ich dieses weiße Rauschen, was wir vorhin gehört haben. Ich kann das zweite Ventil blockieren, dazu sage ich gleich, wieso. Und durch dieses Rausziehen ergeben sich eben all diese Effekte, die man auch zum Beispiel kennt, wenn man Axel Dörner spielen hört oder andere Trompeter, die dann ein Ventil auf links drehen. Und sobald ich das auf links habe und das vierte Ventil auch habe, das ist eine kompensierte Tuba. Also links drehen heißt aufdrehen. Auch also in die falsche Richtung, um ja. 90 Grad gedreht. Ne? Ja. Das ist hier die Kompensation und aufgrund dieser Kompensation gibt es eben dieses, ich ziehe es jetzt mal raus, ja, so ist es normal. Und da kann ich eben unterschiedliche Qualitäten holen. Über die Größe der Öffnung. Genau, da ist jetzt so ein Loch, ne? Das ist ein Loch, das wird eben zum Teil abgedeckt. So groß ist das. Ja, ja. Ja. Und da sieht man auch den ganzen Schmodder. Also, das wird dann zum Teil abgedeckt und kommt eben nur ganz, der Schall kommt nur ganz, die Luft eigentlich nur, ist ja noch gar kein Schall, kommt nur ganz beschnitten raus. Und ich kann sie dann durch die Bedienung von anderen Ventilen weiter modifizieren und das geht im Prinzip auf allen Ventilen so. Das zweite Ventil, da gibt es dann auch wieder was Schönes, das ist so beeindruckend, dass ich es mal kurz vorführen sollte. Da freuen sich dann immer alle sehr. Ich sage es, das ist jetzt das zweite Ventil, was ich blockiere. Und das ist ein kleiner Haken, den ich umgebaut habe. Schnell, schnell wieder. Thank you. schön viel mitmachen. Das freut einen alle, weil es so elektronisch klingt und eben da es so einen schönen, tiefen, satten Klang gibt. Ja. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das alles, was man dazu sagen kann, zu dem Instrument, so ein paar Feinheiten, wie dass ich mir hier das hier optimieren lassen, weil das eigentlich ein maschinell gebogenes Instrument ist. Und wenn man hier ganz genau hinguckt, sieht man, dass durch das Biegen des Rohrs eine leichte Verflachung kriegt. Das ist eigentlich schon sehr speziell, dass ich jetzt hier diese ganzen Bögen mir so habe machen lassen, dass sie rund sind. Das ist für den Klang besser. Durch die Verflachung entstehen hier Verwirbelungen, die nicht so gut für den Ton sind. Ja, das ist schon ein sehr individuelles. Total individuell. Wenn das weg ist, dann habe ich ein Problem. Und so ein Tuba-Bauer sozusagen, der braucht, der muss da Spezialanweisungen kriegen, sonst kennt er das Instrument nicht, was er da braucht. Ganz genau. Und das, also bis hin zu dem abnehmbaren Mundrohr, was ich eben auch ersetzen kann durch ein anderes, oder ich könnte ja theoretisch das hier so hoch machen, das ist ja auch ein ganz anderes Spielgefühl, wenn es so auf den Knien liegt. Ja, dieses Mundrohr, das ist alles, genau, sehr individuell. Und dann natürlich die ganzen Dämpfer, das ist aber eigentlich klar. Doch, hier jemand Fragen dazu? Nee, ne? Doch. Wie hast du gerade mit dem Schlauch einen Ton erzeugt? Da ist was drin. So, ach, der macht selber. Aber was natürlich eigentlich klingt, ist schon hier die Fläche. Also es ist keine Lippen, nicht sowas wie Larynx, sondern eher. Hier. Ah ja, okay. Und deswegen durch den Abstand hier habe ich, durch den Winkel, ne? So geht nichts. Mhm. Das ist der gleiche Effekt, den man hat, wenn man einen Luftballon über eine Tasse macht und drüber bläst. Mhm. Nur dass es natürlich hier durch das Rohr, das anhängende Rohr, so schön tief wird. Das ist jetzt sozusagen über den geschlossenen Bild hin, das kann ja nicht sein. Nee, das ist geöffnet hier. Das ist geöffnet, der zweite ist nicht geschlossen. Achso, der andere. Ja. Genau, und dann kann ich natürlich an den Tuba auch noch ein Saxophonmundstück dranhängen. Das ist aber inzwischen schon so bekannt, dass das alle zur Langeweile, zum Gähnen bringt, eigentlich schon. Aber man kann die Saxophonisten damit beeindrucken, wenn die mal so laut spielen. Dann Plastikmundstücke für Dudelsäcke, die sind eigentlich richtig gut. Habe ich aber in letzter Zeit nicht mehr dabei, ich weiß auch nicht wieso. Ja. Es gibt auch das hier, danach habe ich 3 Jahre gesucht, ob man es glaubt oder nicht, um es in der richtigen Größe zu erwischen. Und dann nur um das Platz zu haben und Tasten zu spielen. Das ist dieses schreckliche Geräusch, was man in jedem Teddybär, aber eben nicht in der richtigen Größe findet. Aber ich benutze es fast nie. Ja, so viel zur Tour. Ah, soll ich mal das Menü wieder aufmachen? So, ach Gott, siehst du, jetzt sind wir nämlich erst nur bei der Tuba gewesen. Ja, jetzt kommt die Komposition, da will ich natürlich auch was drüber hören. Ja, okay, also Komposition. Sollen wir jetzt mal Komposition angehen? Ja, okay. Also ich, wie man sieht, ist das ja ein relativ großer Bereich hier. Ich schreibe natürlich vor allen Dingen für improvisierende Musiker, weil mein ganzes Leben ist, ich habe ja nicht studiert, sondern ich habe mir Kollegen eingeladen, die so gut waren, dass ich von ihnen was lernen konnte. Sagt immer, ich bin bei Matthias Schubert, habe ich studiert, weil der spielt so lange schon in meinem Trio, über 25 Jahre, glaube ich, bald. Bei dem habe ich viel gelernt. Zum Studieren hatte ich ja eben keine Zeit. Deswegen ist für mich eben entscheidend, was passiert, wenn ich für improvisierende Musiker schreibe, weil oft gibt es das Problem, dass eine Komposition oder so eine Note, je nachdem, wie erfahren die Kollegen sind im Umgang mit notierter Musik, erstmal Respekt erzeugt, und zwar unnötigen Respekt. Also das heißt, die Sorge, dass er es nicht richtig oder sie es nicht richtig spielt. Aber bei jüngeren Leuten ist es kaum noch ein Problem, weil die spielen wirklich erstaunlich viele Sachen. Aber trotzdem gibt es immer noch die Frage, ob diese Musik zu etwas wird, was die Leute miteinander in Kontakt bringt oder nicht. Denn alles, was Improvisation ist für mich basiert auf einem Kontakt oder auf einem sich direkt wahrnehmen und direkt miteinander umgehen. Es ist nicht gerade Kommunikation, aber es ist was Ähnliches. Es fußt auf so etwas Gemeinsamem, wo das Gemeinsame mehr ist, als wenn es jeder für sich alleine tut. Und deswegen versuche ich in Stücken, die ich für improvisierende Musiker schreibe, das zu berücksichtigen. Ich fasse das mal so unter dem Netzwerkgedanken zusammen, weil natürlich, das ist auch so ein bisschen logisch, sobald einer etwas verändert, verändert er das ganze Netzwerk, und zwar auch das kompositorische Netzwerk. Und hier kann ich eben direkt interagieren. Hier ist zum Beispiel ein relativ kürzlich geschriebenes Stück, was so funktioniert, dass unterschiedliche Ebenen abfragbar sind. Hier oben sieht man ein Zeichen, wenn wir improvisieren miteinander, ich mache so 1-1, dann bin ich hier, dann bin ich in diesem Bereich, ich mache so 3-4, dann sind wir hier oben, dritte Zeile, viertes Dings. Ja. Natürlich ist entscheidend, dass nicht ich die Zeichen gebe, sondern dass jeder die Zeichen geben kann. Ich habe das eigentlich, dieses Stück entwickelt für eine große Gruppe mit über 25 Leuten in Neapel, wo ich eben wollte, dass ich die nicht dirigiere, sondern dass die auch Sachen abfragen können und sagen können, ich hätte jetzt gerne das, und dann wird das gespielt. Und da habe ich unterschiedliche Ebenen gehabt, weil ich hatte 10 Elektroniker dabei, und ich wusste natürlich, wenn ich 10 Elektroniker dabei habe, bis da mal jemand einen Sound hat, ist schon der halbe Abend drin. Bis er das hat, was er will. Je nachdem, wie erfahren die sind, muss man dafür sagen. Aber ne, deswegen gibt es das hier ist eher so ein Cecil Taylor angelehntes Konzept, wo ich einfach sage, das sind Töne, die haben eine besondere Bedeutung. Bitte spielt die nicht einfach so ab. Die haben einfach eine besondere Bedeutung. Diese Grafiken auch, dass es geht mir darum, dass es interpretiert wird, und bitte unbedingt mit viel Widerstand. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Vögel stehen habe, dann möchte ich nicht unbedingt, dass Vögel imitiert werden, sondern dann möchte ich eigentlich eher das Verhalten von Vögeln anregen. Wenn aber jetzt jemand Lust hat, tolle Vogelstimmen zu spielen, ist es natürlich, und die Freude da ist und die Spielfreude, dann ist es wunderbar. Und hier wird auch unter Umständen wahnsinnig schnell gewechselt. Ja, hier gibt es, was weiß ich, alles Mögliche. Esoterisch macht er auch zum Beispiel so ein komisches Fass auf, weil jeder empfindet da was anderes als esoterische Musik. Und dann gibt es hier so einfach so kleine Versatzstücke, die ich jetzt hier nur rhythmisch aufgeschrieben habe, die dazu führen sollen, dass die Leute, dass man hört, dass die Musiker plötzlich synchron sind und man versteht aber nicht genau wie. Um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, wo waren wir? Ich glaube, wir waren bei diesem Dings hier, fängt, glaube ich, jetzt gerade diese Musik an, die ich jetzt vorspielen würde. Wenn ich sie denn... Ah ne, das ist okay, das ist jetzt ein anderes, aber ist egal, das kann man trotzdem mal anspielen. Haben wir Sound? Ah ja, okay. Ne, dann mache ich es anders. Ich spiele mal gerade das, weil es gerade so schön deutlich war, spiele ich mal das hier an. Jemand mit einer Nummer und dann spielen, sind wir plötzlich wieder zusammen. Zu bildlich auch für meinen Geschmack eigentlich. Aber weil sie. Also jetzt sind wir schon drei Blätter auf drei unterschiedlichen Blättern gewesen. Deswegen für mich ein ganz wichtiges Trio, Und zum Beispiel, wenn wir Stücke von jemand anderem verarbeiten, das ist alles ja nicht besprochen, was wir da machen, sondern das ist das Stück. Ich bespreche mit dem, wie das Stück geht und dann wird damit gespielt. Jetzt hier hört man jetzt zum Beispiel 3 Kompositionen von Mischa Mengelberg. Die sind sehr, sehr einfach. Das hört sich dann so an und bei uns unter Umständen, die verarbeiten wir also in einer ähnlichen Art und Weise. Nämlich, wir gehen so einfach durch, wie wir wollen. Ob man die jetzt hört, die Komposition, oder nicht, ist uns wurscht. Ich zeige dir das gerade mal. Vielleicht das hier? Ja. Mit Changes und allem. Mit Changes haben wir auch gespielt. Ne? Und. Interessant. Ja, also das ist eben so ein bisschen das Diktum bei mir, dass die Kompositionen nicht zwischen den Musikern stehen sollten, wenn es irgendwie geht. Es gibt auch viele Kompositionen, die ich für größere Gruppen geschrieben habe. Vielleicht gehen wir da mal, schauen wir da mal hin. Vielleicht schauen wir gerade mal in die Sonifikationen. Und bei Sonifikationen, damit habe ich angefangen, als ich nach Basel gegangen bin und dort eine Residenz hatte und ich habe mir überlegt, ob ich mit Lisp anfange zu arbeiten und war da ganz begeistert von und dann habe ich irgendwann gedacht, warte mal, sitze ich nicht schon die ganze Zeit am Computer und rufe Leute an und schneide Audio-Files und mache immer nur am Computer rum und komme schlecht drauf wegen Computer, ich mache was anderes, ups. ja, am Computer, nee, ich mache es lieber so, dachte ich. Ich übertrage mal was wirklich Sinnvolles in Notenschrift und habe das, dieses Bild, ich weiß auch nicht, wo das herkam, wahrscheinlich doch wieder am Computer gewesen, habe das auf Millimeterpapier übertragen und dann natürlich jetzt mal zum Beispiel in dem Fall so ausgeschrieben. Jetzt habe ich hier also auch wieder für das Trio übrigens, von wegen große Besetzung, habe ich dann diese 3 Stimmen und die werden zusammen gespielt und es kamen jetzt aus 5 erotischen Bildern kamen 5 sehr unterschiedliche Stücke raus, Eins war so wie so ein mikrotonaler Blues, ein anderes hört man einfach nur diese sich bewegenden Linien. Aber da ging es los, dass ich mich angefangen habe dafür, was passiert, wenn man einfach so Bilder mal so überträgt und was dann erklingt, wenn man das als Musik sich anhört. Ich habe mich viel mit so einem Fensterausblick hier beschäftigt, was mich interessiert hat, wie diese ganzen Dächer, ob die sich irgendwie bemerkbar machen gegen diesen Hintergrund, der eher was Organisches hat, außer ein Hochhaus oder ein Schornstein steigt dazwischen durch. Das habe ich dann auch mit einer großen Gruppe umgesetzt oder in einer anderen, in einem anderen Zusammenhang habe ich mich mit der ungarisch-serbischen Grenze auseinandergesetzt und diesen Grenzabschnitt, den man hier nicht drauf sieht, der gehört nämlich genau hier in dieses Weiße, den habe ich als Grenzlinie genommen, um den zu übertreten. Das war in der Zeit, als die Ungarn die Grenze zugemacht haben, um die Flüchtlinge aufzuhalten. Und in diesem Stück zum Beispiel wird die Grenzlinie jetzt auf mehrere Arten übertreten, erstmal individuell. Man sieht, dass hier ein größeres Ensemble anfängt zu spielen. Sie starten mehr oder weniger bei dem gleichen Ton und gehen dann individuell durch diese Linie durch, mikrotonal. Da können wir vielleicht mal reinhören. Ich kann jetzt nicht bei... Ah doch, das kann ich machen, wenn ich das so mache. Sonst nervt iTunes immer, aber jetzt geht's nicht. Das ist jetzt das Multiple-Choice-Orchester, das Frank Radkowski, Matthias Schubert und ich zusammen leiten. und dann in Toto, in der ganzen Gruppe, in einem mikrotonalen Cluster allerdings. Das heißt, jeder geht von dem Endton, von dem letzten, hier sind die unterschiedlichen Endtöne, da ausgehend hört man dann so einen mikrotonalen Cluster wandern, dann gibt es eine offene Spielanweisung, wo ich einfach nur sage, spielt alles, was ihr da seht, interpretiert diese Landkarte und dann gibt es eigentlich noch so einen ausgeschriebenen Teil, der sich aber jetzt in dieser Version noch nicht so richtig gespielt wurde. Das ist, ja, wie kriegen wir das denn hin? So vielleicht. Wo in unterschiedlichen Tempi im Prinzip das gleiche Material gespielt wird, aber rhythmisiert. So. Eigentlich so eine pulsierende Fläche gibt es. Ich habe auch zum Beispiel mal hier zwei Berglinien gegeneinander gehalten. Und das ist eine Komposition, die ich eigentlich am liebsten von Stimmen realisiert hätte. Das ist auch aber dann so ganz klein. Teilig. Ich habe das mal versucht anzulegen, weil mich interessiert hat, ob ich das singen kann. Maximale Wachheit bei größtmöglicher Vertiefung, Leichtigkeit. Ich habe immer dieses Bild vom Degenfechten, wo man so dasteht. Und eigentlich so richtig gute Degenfechter, die machen ja nur so und dann haben sie schon so einen Punkt. Also das sieht kein Mensch außer denen und ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt da hingucken, weil ich glaube, also was so an so einem Florett oder einem Degen da vorne passiert, kann man echt nicht nachvollziehen, aber es ist so eine ganz super große Wachsamkeit und trotzdem stehen die ja wahnsinnig lange so da. Und genau, und das hat mich eben interessiert, so ein ganz schnelles Gehirn bei wenig Bewegung. ein Verbot von automatisierten Spielen, das gibt dann für mich auch noch so eine Hierarchisierung der improvisierten Klänge. Das ist auch so ein Hobby von mir, darüber zu reden, wie Improvisation eben eine Problemzone von Improvisation ist. Zum Beispiel, wenn ich einen geraden Ton spielen möchte und jemand anders macht, dann habe ich im Endergebnis immer einen Bewegungsklang. Ich komme mit meinem geraden Ton, werde ich sozusagen in dieses reingelesen, ne, und so weiter. Das gibt so einige Sachen, die man interessant sich anschauen kann hinsichtlich der Frage, was ist denn eigentlich das schwächste Material und was braucht deswegen ein besonderes Bewusstsein, zum Beispiel wie die Pause. Eine Pause kann nur dann entstehen, wenn wirklich alle nicht spielen. Wenn nur einer nicht spielt, ist keine Pause da. Interessanter, eigentlich total naheliegender, aber trotzdem ganz wichtiger Aspekt. Und das habe ich hier eben versucht, in so einer Spielanweisung zu bearbeiten. Auch Tranceverbot. Ja, weil eben dann, sobald die Leute anfangen, oh geil, dann hört man schon nicht mehr zu, dann ist man so, geil. Also das wollte ich vermeiden. Ich wollte aber natürlich auch, dass kurze Klänge sind absolute Ausnahme, da sieht man schon wieder, dass ich auch nichts verbieten will, aber doch eigentlich verbieten will. Warte, höre, spiele ist übrigens ein Transfer einer Spielanweisung, die wir in einem performativen Spiel mit geistig behinderten Schauspielern immer machen. Warten, zuhören, schauen und dann erst spielen, dass man das in der Musik auch macht, erstmal warten. Und nicht einblenden, sondern ich komme mit PPP rein. Weil auch dieses Einblenden in so einem langsamen Vorgang zum Beispiel etwas ist, was, finde ich, immer schwach oder gerne mal schwach klingt. So. Das klingt dann im Ergebnis ungefähr so. Es geht auch eine ganze Weile, deswegen spiele ich jetzt mal so 3 Minuten an aus der Mitte. Das ist immer der gleiche Klang, dass man immer das gleiche Objekt hört, aber nie stehen bleibt. So. So wie so eine Sphäre, die sich dreht oder sowas. Methodischen Schraube angehen, Flaschenhals. dass man so, dass es so bestimmte Prozesse gibt, die für mich nur dann interessant werden, wenn man da richtig reingeht. Und da gibt es dann ein Stück, das ich in unterschiedlichen Versionen auch schon geschrieben hatte. Das heißt Not Even, da geht es darum, ich spiele mal kurz was an. Gesagt, jeder Musiker sagt, in welchem Tempo er gerade spielt und zeigt es so, dass andere ihm folgen können. Die Aufgabe ist aber, dass es nie gleichmäßig ist. Das heißt, also das ist eine interessante Vorgabe, also so, dass es, sagen wir mal, Human Factor in einem Computerprogramm auf maximal gestellt. So, dass man einfach eigentlich so spielt, wie es der Computer, wie es dem Computer am schwersten fällt vielleicht. Könnte man jetzt wahrscheinlich länger drüber reden. Und dann hat man diese unterschiedlichen Tempi und der Rest ist, liegt bei den Musikern, was sie tun, wer was macht. Vielleicht spielt nur einer, vielleicht spielen alle das gleiche Tempo, so wie jetzt am Anfang ziemlich lange. Das war ja schon für mich schon total interessant. wie lange das brauchte, bis irgendwas anderes kam. Genau. Und das wäre jetzt auch so ein Stück, wo es eben darum geht, über eine gewisse Vertiefung und eine gewisse Dauer in eine gewisse Tiefe zu kommen. So wie bei diesem anderen Stück, was wir davor gehört haben, diesem langsamen Ort. Was meinst du mit Tiefe? Tja, das ist eine super Frage. Also meinst du Ausdifferenzierung? Sagen wir mal so. Oder? Bitte? Meinst du Ausdifferenzierung oder Reichtum? Bis es klar ist, dass das ist, was wir machen. Also wenn ich merke, dass irgendwie bei dem Spiel das jetzt klar ist, dass es das ist und da nicht ausgewichen wird, sondern wir jetzt damit bleiben und du spielst damit und mit vollem Engagement oder mit vollem Herzen, sage ich jetzt mal, dann entstehen hier viele Feinheiten. Obwohl ja zum Beispiel hier die Vorgabe auch eindeutig immer laut, rotzig und hart ist. Das ist ja gesucht, dieser Klang. Es soll wirklich so klingen wie, ja, also hinterm Hühnerstall hätte man vor 40 Jahren gesagt. Ja, und so, also das ist wirklich schon gesucht, auch dieser Dreck oder also bewusst diese Suche danach und dass man da drin aber dann doch wieder im Detail eine Genauigkeit spürt, vielleicht eine Genauigkeit in der Tiefe und keine Beliebigkeit und vor allen Dingen kein beamtisches Abarbeiten, obwohl es über eine lange Strecke geht. So. Das würde ich mit der Tiefe in dem Fall beschreiben. Gibt es da eine Zeitvorgabe oder ist das ein Stück, was praktisch sich selber generiert? Nee, es gibt schon eine Zeit, also es darf nicht zu kurz sein. Es muss eben so sein, dass auch alle wissen, okay, alles klar, also das dauert jetzt. Es ist nämlich, wenn man das kurz spielt, dann wird es eben, finde ich, nicht so tief. Es gibt eben Vorgänge, die sich doch verändern, wenn man über eine gewisse Distanz geht. Man versucht nicht mehr, vielleicht nicht mehr so viel zu gestalten, sondern lässt mehr zu, dass es halt irgendwas aus sich selber passiert. Und wie lange war jetzt die? 18 Minuten. 18? Ja, das geht. So geht. Könnte länger sein. Eigentlich war die Vorgabe 30. Aber wir sind jetzt sowieso schon so schön in der Diskussion. Vielleicht können wir es gleich mal überhaupt öffnen. Ja, ja. Die Frage. Ich sehe schon, es ist vor 10, so gegen 10 sollten wir so. Ja, ja, auf jeden Fall. Abbauen. Ich gucke noch mal kurz aufs Menü. Ach ja, okay. Ja, sollten wir gerne machen. Gut, also soweit der Mitschnitt oder ein Teil des Mitschnitts von der Präsentation von Karl Ludwig Hübsch vom letzten Dienstag in der Hochschule für Musik und Theater, wo er über seine Musik, seine Erweiterung der Tuba, seine Kompositionstechniken und Interessen gesprochen hat. Von der Präsentation wurde ein Videomitschnitt gemacht und der wird so im Laufe der nächsten Woche erscheinen und ist dann zu finden unter der Webseite des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg www.vamh.de. Da gibt es dann den Menüpunkt Präsentation und da reingeklickt sieht man dann die verschiedenen Namen der sich präsentiert Habenden und kann dann an den Namen von Karl Ludwig Hübsch klicken und ihn dann da wird dann die Präsentation, also das Video der Präsentation zu sehen sein. Jetzt ist die Zeit schon ganz schön fortgeschritten. Ich kann schon den Fans von Electronic Jam leider sagen, dass Electronic Jam heute nicht auflegen wird. Es wird dann nachher eine Nacht-Einspielung sein, die schon vorbereitet ist. Genaueres kann ich jetzt nicht dazu sagen. Aber uns bleibt noch ein bisschen Zeit für den zweiten Punkt, den ich heute vorbereitet habe für diese Sendung, und zwar ein Ensemble, von dem ich bis vor kurzem noch nichts wusste, New Phonic Art, ein Ensemble mit Michel Portal, Carlos Roques, Roque Alsina, Jean-Pierre Drouet und Vinko Globoka. Die Zeit ist jetzt ein bisschen kurz, um die jetzt im Einzelnen vorzustellen. Vielleicht nur ganz stichwortartig. Michel Portal ist, wie alt ist der jetzt? 35, 65, 19. Er ist jetzt 84 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob er noch spielt, also auf der Bühne steht. Auf jeden Fall hat er früh angefangen, Klarinette, Bassklarinette und verschiedene Saxophone und Bandoneon zu spielen und sich dann, er ist aufgewachsen mit baskischer Folklore und hat dann schon mit 6 angefangen, Klarinette zu spielen, kam dann später so in Kontakt mit der zeitgenössischen europäischen Konzertmusik und war dann Mitglied des Ensembles Musique Vivante. Die Interpretation von Luciano Berio, Pierre Boulez und Karl-Heinz Stockhausen gespielt haben. Gleichzeitig war er in der populären Musik aktiv und hat sich dann Mitte der 60er Jahre mit Jazz beschäftigt, intensiver. Und er hat sich dann eben auch zusammengetan mit den vorher genannten Musikern, um diese, ja, um so die neue Improvisation, die jetzt unabhängig, fast unabhängig vom Jazz ist, mit Klängen, Klangerweiterungen aus der neuen Musik agiert und auch eine ganze Latte von Spielerweiterung der einzelnen Instrumentalisten mit sich brachte und eben auch eine ganz andere das Wort neu ist immer so ein bisschen komisch da in dem Zusammenhang, aber auf jeden Fall eine andere Art von Improvisation, die es meiner Meinung nach vorher so noch nicht so in der Klarheit gab. Die ist dann unter anderem entstanden im Euphonic Art Quartett. Und der zweite, der in dieser Gruppe drin war, ist Vinko Globoka. Vinko Globoka ist von ähnlichem Alter wie Michel Portal, ist auch nicht aufgewachsen. Er hat viel Musik gehört. Er ist in einem von slowenischen Emigranten geprägten Dorf im lothringischen Bergbaugebiet aufgewachsen. Und hat viel slowenische Volksmusik und Klavier gehört als Kind und lebte dann in Slowenien, wo er als Jazzmusiker debütierte. Später ab 49 hat er dann im Konservatorium Posaune und studiert und war dann Mitglied des Rundfunk-Jazz-Orchesters. Er schaffte dann den Sprung nach Paris zur Erweiterung seines Posaunenstudiums und kam dann auch eben in Kontakt zu René Leibowitz. Interessant ist, dass er durch Leibowitz und seinen Kreis in Kontakt kam, auch mit dem Anthropologen Claude Lévi-Strauss und Jean-Paul Sartre, die sein Denken sehr anregten und später dann eine Bekanntschaft bekam mit Luciano Berio, dem Komponisten neuer Musik aus Italien, damals ziemlich bekannt, und hat sich dann auch in USA hat weitergearbeitet an seinen Möglichkeiten zu komponieren und zu konzertieren und später dann in Köln, wo er seinen Musiksitz, seinen Wohnsitz auch hingelegt hat, und da hat er dann Posaune unterrichtet längere Zeit und dann auch viel komponiert und soweit nur ganz kurz. Der dritte ist jetzt, der ist mir gar nicht vorher so bekannt gewesen. Und zwar ist es, Carlos Roque Alsina. Bisschen jünger als die zwei vorgenannten, französischer Komponist, argentinischer Herkunft, der in Buenos Aires Musiktheorie studiert hat und lebte dann 66 in Berlin, wo er eben auch wieder Luciano Berio kennengelernt hat und als Assistent von Bruno Maderna gearbeitet hat. Das war damals auch ein relativ bekannter Komponist und auch Dirigent von vielen Uraufführungen neuer Musik. Ja, ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Carlos Roque Alsina war der Pianist in dem Quartett und hat dann später auch viel komponiert, über 100 Werke. Und der vierte ist Jean-Pierre Drouet, gleich im Alter wie die zuerst genannten, konnte durch einen Unfall nicht weiter Klavier spielen und hat dann Schlagzeug studiert. Unter anderem auch in Indien Tabla, hat dann ebenfalls zur neuen Musik Kontakt aufgenommen, war an Uraufführungen beteiligt von Karl-Heinz Stockhausen, Xenakis und Kagel. Gut, und alle vier zusammen waren für einen kurzen Zeitraum von Ende der 60er Jahre bis Anfang der 70er Jahre eben zusammen in dem Euphonic Art Ensemble, haben sie sich, glaube ich, nicht genannt. Es hieß nur Euphonic Art. Und davon spielen wir jetzt eine Aufnahme. Und zwar die, was ist denn? Die Version 2 wollte ich jetzt spielen. Die ist nicht so lang. Das reicht gerade noch innerhalb der Sendung. Sendezeit 8 Minuten. Und die ist aufgenommen am Januar 1971 in Baden-Baden. Deshalb hat die CD, wovon sie dieses Stück, das wir gleich hören werden, hat auch den prosaischen Titel Begegnung in Baden-Baden. Okay. Thank you. Ein Stück mit einem klaren Ende gesetzt. Die Version 2 war das, eine Aufnahme von der CD Begegnung in Baden-Baden mit Jean-Pierre Drouet, Michel Portal, Carlos Roque Alsina und Vinko Globuka. Und damit geht die Klingding-Sendung auch zu Ende heute mit der Präsentation und Musik von Karl-Ludwig Hübsch und dem Ensemble New Phonic Art. Die nächste Klingding-Sendung, weiß ich jetzt gar nicht genau, wird wahrscheinlich ungefähr, auf jeden Fall der dritte, ich glaube, das ist der 20. Dezember, im 20. Dezember wieder von 22 bis 0 Uhr sein. Und die Möglichkeit, die Sendung nochmal in Gänze nachzuhören oder falls man nur 5 Minuten gehört hat, den Rest anzuhören, gibt es auf der Webseite www.hierunda mit einem R und zusammengeschrieben hierunda.de/klingding.html. Da wird so in den nächsten 3-4 Tagen der Mitschnitt hochgeladen und ist dann zur Verfügung gestellt für alle, die das nochmal hören wollen. Und ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit beim Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung. Weiter angeregtes Hören bei FSK. Da ist jetzt eine Sendung vorbereitet, auf die ich schnell umschalte. So lange hören wir noch die Version 1, ein längeres Stück, aber da hören wir nur ganz wenig davon. Tschüss.